Christoph Hochhäusler, Christian Petzold, Dominik Graf. Was hat Sie an dieser Zusammenarbeit gereizt? Dass man nicht alleine ist und dass man gemeinsam an einer größeren Landkarte sozusagen arbeitet. Ich hatte ja schon diese Korrespondenz, die wir hatten, anlässlich der Berliner Schule, der Kritik von Dominik an der Berliner Schule. Das hat mich alles schon gereizt, weil man ja eigentlich in Deutschland gar nicht miteinander redet, wenn man Filme macht. Und wir kamen alle nach der Filmhochschule, wir waren ja alle Filmhochschüler, Christian in Berlin, Christoph und ich in München, allerdings mit gewaltigen Zeitabständen, eigentlich nicht mehr das Gefühl, dass man mit Regisseuren redet, dass man mit dem redet, warum er das so gemacht hat, dass man sich selber verteidigen muss. Diese Auseinandersetzung, die haben wir im Grunde nur mit euch, die haben wir mit den Journalisten, aber nicht mehr, fast nicht mehr untereinander. Das ist ein unglaubliches Manko. Ja, der macht seine Filme, gründet seine Firma ganz alleine. Und das Kino, was wir alle lieben, Dominik, Christoph und ich, das sind eigentlich Bewegungen, wo Regisseure miteinander gesprochen haben. Und da gibt es eine dicke Sehnsucht, eine große Sehnsucht, miteinander zu sprechen. Und dann aber auch sagt, mein Film spielt jetzt metaphorisch gesprochen in diesem Tal und deiner in diesem Berg. Also das heißt, man weiß, man hat einen Nachbarn, man weiß auch, der wird bestimmte Aufgaben übernehmen sozusagen. Man kann sich aber doch auf das konzentrieren, was einen selbst interessiert. Und diese Freiheit war gegeben und insofern kombinierte das Projekt vieles von dem, was man sich eigentlich ersehnt, nämlich Freiheit und Zusammenarbeit. Freiheit und Zusammenhang. Christian Petzold, was sind denn die inhaltlichen Ausgangspunkte für dieses Konzept, aber natürlich damit auch für drei Filme? Ja, wir saßen eben in einem Münchner Biergarten lange zusammen und dann kam irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das war, sagte, lass uns doch einen Film zusammen machen. Und da diese Filme von drei Regisseuren meistens so Omnibusfilme sind, wo jeder einen Kurzfilm macht unter dem Oberbegriff Liebe 62 oder, und dann sagten wir, lass uns doch mal was ganz anderes machen. Ein Ort und eine Situation, das ist der Punkt, wo manche Autoren anfangen. Ein Ort, eine Tat, drei Geschichten, die von dieser Tat berührt werden oder infiziert werden. Christian hatte schon eine relativ strukturierte Geschichte, da war schon klar, in welche Richtung die geht. Das heißt, die Situation war auf jeden Fall, hatte was von einem Thriller, aber es war auch klar, dass die Thriller-Situation am Rand der Geschichte lag. Das heißt, der Ort, zunächst war es ein Ort im Spreewald, am Schluss, gegen Ende sind wir dann nach Thüringen gewechselt, den konnte man in jeder der drei Geschichten, jeder mit seinen Vorstellungen von Verhältnis Ort und Thriller und Sommer, also auch die Zeit war klar, Spätsommer sollte es in allen drei Filmen sein, selber aufladen. Ja, man konnte sozusagen in die Tüte reintun, was man wollte, jeder für sich. Und trotzdem musste man das Gefühl haben, am Ende stehen so drei gleich große, ähnliche Tüten aus derselben Manufaktur nebeneinander. Und alle drei, bei allen dreien steht drei Leben drauf. Das ging unglaublich schnell. Wir haben, glaube ich, in 3 Stunden so eine Art Grundexposé zusammengeschrieben. Und da haben wir gemerkt, dass die Lust, zusammen Filme zu machen und mit diesen Filmen zusammen im Grunde genommen in Kommunikation weiterhin zu sein, das hat uns sehr, sehr gefallen. Christian Petzold, ja. Wenn ich aber die drei Filme von Ihnen sehe, dann fällt mir auf, dass es einen geheimen Hauptdarsteller gibt, wobei der bei Christian Petzold, bei Christoph Hochhäusler auf den ersten Blick sehr deutlich ins Auge fällt, und zwar ist das der Wald. Der Wald in seiner Düsternis, in seinen ganzen mythischen Aspekten. Ein Heimatfilm? 3 Heimatfilme? Das sind sicherlich 3 Heimatfilme. Ich glaube schon, dass es Heimatfilme sind. Denn also auch wenn man sagen kann, ich komme nicht aus Thüringen, meine Heimat ist eine andere, dann ist es doch so, dass Thüringen, der Wald, das ganze deutsche Mittelgebirge eigentlich letzten Endes ja als Kinder in unseren Märchen vorgekommen ist. Wir haben sozusagen immer irgendwo da gelebt. Fichtelgebirge, Erzgebirge, immer weiter hinter Elbsandsteingebirge. Also dass man das Gefühl hat, diese ganzen Mythen, Zwerge, Riesen, die aus diesen Ecken stammen, die sind bei uns sowieso immer präsent gewesen. Und deshalb ist es dann doch auf jeden Fall ein Heimatfilm über Eck sozusagen. Das heißt, wir fahren in eine kindliche Heimat, obwohl wir da nicht gelebt haben. Die Kindheit hat im deutschen Märchenbuch stattgefunden. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass Christoph Hochhäusler am Ende sowas wie, nee, bei dem Christian Petzold wird das sogar erwähnt, als die Frau die Zigarette auf dem Rücken der anderen Frau ausdrückt, ja, das ist ja wie ein Siegfriedmal. Also rutscht das immer wieder rein in diese filmische Auseinandersetzung mit einer bestimmten Art von Heimat? Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass mein Vertrauen darauf, dass wenn zwei nackte Leute zufällig nackt im Garten stehen, weil sie eine Brille von dem einen von beiden suchen. Und dann steht eine ziemlich unheimliche, aber wie wir aus den anderen Filmen ja wissen, ambivalent unheimliche Figur, die sich ja eigentlich bis dahin noch gar nichts zu Schulden hat kommen lassen, unterm Baum, dass das schon die Augenblicke sind von von märchenhafter Spannung. Das ist keine Thriller-Spannung in dem Sinn, sondern für mich ist das so eine Begegnung mit dem Unbewussten in gewissem Sinn, den die meine Hauptfiguren da machen. Also alles, was aus dem Wald auf sie zukommt, ist quasi Teil ihrer, wie soll man sagen, ihrer Albtraumbiografie. Das war so die interpretatorisch so meine Vorgehensweise. Es ist auf jeden Fall der Thüringer Wald. Da spielt aber Suhl eine bestimmte Rolle, der Ort, an dem wir die meisten Szenen gedreht haben. Für mich ist das ein sehr reicher Ort, weil er so viel Anteile sozusagen eines, nicht nur eines, sondern mehrerer älterer Deutschlands sozusagen enthält. Das heißt, da sind sozusagen Ablagerungen von Geschichte, von Mythen und so weiter. Und die kann man hoffentlich spüren in unseren Filmen. Der Wald ist von drei Träumern erträumt. Und diese Träume sind für den Fernsehzuschauer wie drei Träume, die zu seinem eigenen werden, wo er sich jeden Bilder von dem einen benutzt und mit dem anderen in Verbindung oder montiert. Das hat uns so gefallen, dass der Ort plötzlich, der Wald, die Geschichten, die der Wald in sich trägt, wie ein Tatort, plötzlich auftauchen. Also nichts mit Förster im Silberwald, sondern eher die düsteren Seiten des deutschen Heimatbegriffs. Ich glaube, dass man das in den drei Filmen so sagen kann. Der Wald hat doch, obwohl er eigentlich sehr schön und geordnet daherkommt, hat er trotzdem doch was aus ihm kommt und was in ihm ist, eine Finsternis, ja. Christoph Hochhäusler, inwieweit ist denn das produktive Abreiben, das produktive Reiben an Ihren beiden Kollegen, die ja unterschiedlichen Generationen entstammen, Dominik Graf in gewisser Weise als das Urgestein aus diesem Triptychon von Filmemachern, Sie sind der Jüngste, meine ich, Christian Petzold ist der Mittlere. Inwieweit ist denn dieses Abreiben an dem, was die beiden anderen gemacht haben, vorgelegt haben in ihren Filmen, für Sie auch ja, ein produktiver Akt gewesen? Das sind beides Kollegen, die ich schätze, die aber für mich jetzt auch nicht, sag ich mal, keine turmhohen Vorbilder sind im Sinne von, ich will auch so sein. Es gab also zu keiner Zeit so eine Art von epigonales Verhältnis, was man sich auch vorstellen könnte, sondern einen großen Respekt untereinander vor der Arbeit des anderen und auch die Gewissheit, dass man seinen eigenen Weg gehen wird. Christoph Hochhäusler, Christian Petzold, Dominik Graf, was ist am Ende entstanden, wenn Sie die drei Filme sehen? Ja, wir haben sie uns ja alle gegenseitig nicht angeguckt an den Schneidetischen, wo wir alle drei parallel gearbeitet haben. Wir haben uns die DVDs zwar geschickt, aber keiner hat die Filme der anderen angerührt und alle drei haben sie dann in Berlin auf dem Forum das erste Mal gesehen. Ja, es gibt Gemeinsames und es gibt auch Trennendes, aber was gelungen ist, ist das spürbar zu machen. Also beides. Also man erkennt sozusagen den anderen. Es ist eine Melodie erkennbar, aber die Melodie ist sozusagen zerrissen. Die Melodie hebt bei einem an, bricht da wieder ab, wird dort hinten irgendwie wieder aufgenommen. Und dazwischen ist eigentlich etwas wie ein Tongewaber, also was irgendwie so eher so, wie soll ich sagen, also wie Stockhausens drei Orchester, die gegeneinander spielen gewissermaßen, irgendwie eine Polyphonie zumindest suggeriert. Und man erkennt auch etwas von der deutschen Gegenwart. Und das Polyphol zu nennen, finde ich eigentlich eine gute Idee. Eigentlich tun alle so, als würden sie um denselben Fluss kreisen. In Wirklichkeit entfernen sie sich teilweise kilometerweit voneinander. Aber finde ich zumindest von meinem Gefühl, und da war ich überrascht in Berlin im Forum, von meinem Eindruck her, doch wieder sehr konzentriert am Ende zurückzukommen. Also ich glaube, wenn man alle drei gesehen hat, dann ergibt sich ein, ja, eben was Polyphones. Also die alle drei Filme haben ein ungeheures Nachbeben, ne? Was ein einzelner Film gar nicht so hat. Sie korrespondieren miteinander und man hat auch das als Zuschauer das Gefühl, wenn man den ersten gesehen hat, ich muss unbedingt den zweiten sehen, weil dadurch, dass es einen zweiten Film gibt, ist man als Zuschauer nicht in so einer Position, den Film jetzt bewerten zu müssen, sondern man schaut ja den zweiten Film an und geht wieder in eine Reise in diese Welt.